die braut von messina oder die feindlichen brüder ein trauerspiel mit chören von friedrich von schiller personen erster aufzug erster bis dritter auftritt diese ist in öffentlichem besitz personen donna isabella fürstin von messina don manuel don cesar ihre söhne beatrice diego boten chor besteht aus dem gefolge der brüder die ältesten von messina reden nicht erster aufzug erster auftritt die szene ist eine geräumige säulenhalle auf beiden seiten sind eingänge eine große flügeltüre in der tiefe führt zu einer kapelle donna isabella in tiefer trauer die ältesten von messina stehn um sie her isabella der not gehorchend nicht dem eignen trieb tret ich ihr greisen häupter dieser stadt heraus zu euch aus den verschwiegenen gemächern meines frauensaals das antlitz vor euren männerblicken zu entschleiern denn es geziemt der witwe die den gatten verloren ihres lebens licht und ruhm die schwarz umflorte nachtgestalt dem aug der welt in stillen mauern zu verbergen doch unerbittlich allgewaltig treibt des augenblicks gebieterstimme mich an das entwohnte licht der welt hervor nicht dreimal hat der mond die lichtgestalt erneut seit ich den fürstlichen gemahl zu seiner letzten ruhestätte trug der mächtig waltend dieser stadt gebot mit starkem arme gegen eine welt euch schützend die euch feindlich rings umlagert er selber ist dahin doch lebt sein geist in einem tapfern heldenpaare fort glorreicher söhne dieses landes stolz ihr habt sie unter euch in freud'ger kraft aufwachsen sehen doch mit ihnen wuchs aus unbekannt verhängnisvollem samen auch ein unsel'ger bruderhaß empor der Kindheit frohe Einigkeit zerreißend und reifte furchtbar mit dem Ernst der Jahre. Nie hab ich ihrer Eintracht mich erfreut. An diesen Brüsten nährt ich beide gleich, gleich unter sie verteil ich Lieb und Sorge, und beide weiß ich kindlich mir geneigt. In diesem einz'gen Triebe sind sie eins, in allem andern trennt sie blut'ger Streit. Zwar, weil der Vater noch gefürchtet herrschte, hielt er durch gleicher Strenge furchtbare Gerechtigkeit die heftig Brausenden im Zügel. Und unter eines Joches Eisenschwere bog er vereinend ihren starren Sinn. Nicht waffentragend durften sie sich nahn, nicht in denselben Mauern übernachten. So hemmt er zwar mit strengem Machtgebot den rohen Ausbruch ihres wilden Triebs, doch ungebessert in der tiefen Brust ließ er den Hass. Der Starke achtet es gering, die leise Quelle zu verstopfen, weil er dem Strome mächtig wehren kann. Was kommen mußte, kam. Als er die Augen im Tode schloß und seine starke Hand sie nicht mehr bändigt, spricht der alte groll gleichwie des feuers eingepreßte glut zur offnen flamme sich entzündend los ich sag euch was ihr alle selbst bezeugt messina teilte sich die bruderfehde löst alle heil'gen bande der natur dem allgemeinen streit die losung gebend schwert traf auf schwert zum schlachtfeld ward die stadt ja diese hallen selbst bespritzte blut des staates bande saht ihr zerreißen doch mir zerriß im innersten das herz ihr fühltet nur das öffentliche leiden und fragtet wenig nach der mutter schmerz ihr kamt zu mir und spracht dies harte wort du siehst daß deiner söhne bruderzwist die stadt empört in bürgerlichem streit die von dem bösen nachbar rings umgarnt durch eintracht nur dem feinde widersteht du bist die mutter wohl so siehe zu wie du der söhne blut'gen hader stillst was kümmert uns die friedlichen der zank der herrscher sollen wir zugrunde gehn weil deine söhne wütend sich befehden wir wollen uns selbst raten ohne sie und einem andern herrn uns übergeben der unser bestes will und schaffen kann so spracht ihr rauhen männer mitleidlos für euch nur sorgend und für eure stadt und wälztet noch die öffentliche not auf dieses herz das von der mutter angst und sorgen schwer genug belastet war ich unternahm das nicht zu hoffende ich warf mit dem zerrissnen mutterherzen mich zwischen die ergrimmten friede rufend unabgeschreckt geschäftig unermüdlich beschickt ich sie den einen um den andern bis ich erhielt durch mütterliches flehn daß sie's zufrieden sind in dieser stadt messina in dem väterlichen schloß unfeindlich sich von angesicht zu sehn was nie geschah seitdem der fürst verschieden dies ist der tag des boten harr ich stündlich der mir die kunde bringt von ihrem anzug seid denn bereit die herrscher zu empfangen mit ehrfurcht wie's dem untertanen ziemt nur eure pflicht zu leisten seid bedacht fürs andre lasst uns andere gewähren verderblich diesem land und ihnen selbst verderben bringend war der söhne streit versöhnt vereinigt sind sie mächtig gnug euch zu beschützen gegen eine welt und recht sich zu verschaffen gegen euch die ältesten entfernen sich schweigend die hand auf der brust sie winkt einem alten diener der zurückbleibt zweiter auftritt isabella diego isabella diego diego was gebietet meine fürstin isabella bewährter diener redlich herz tritt näher mein leiden hast du meinen schmerz geteilt so teil auch jetzt das glück der glücklichen verpfändet hab ich deiner treuen brust mein schmerzlich süßes heiliges geheimnis der augenblick ist da wo es ans licht des tages soll hervorgezogen werden zu lange schon erstickt ich der natur gewalt'ge regung weil noch über mich ein fremder wille herrisch waltete jetzt darf sich ihre stimme frei erheben noch heute soll dies herz befriedigt sein und dieses haus das lang verödet war versammle alles was mir teuer ist so lenke denn die altersschweren tritte nach jenem wohlbekannten kloster hin das einen teuren schatz mir aufbewahrt du warst es treue seele die ihn mir dorthin geflüchtet hat auf bessere tage den traur'gen dienst der traurigen erzeigend du bringe fröhlich jetzt der glücklichen das teure pfand zurück man hört in der ferne blasen o eile eile und laß die freude deinen schritt verjüngen ich höre kriegerischer hörner schall der meiner söhne einzug mir verkündigt diego geht ab die musik läßt sich noch von einer entgegengesetzten seite immer näher und näher hören isabella erregt ist ganz messina horch ein strom verworrner stimmen wälzt sich brausend her sie sind's das herz der mutter mächtig schlagend empfindet ihrer nähe kraft und zug sie sind's o meine kinder sie eilt hinaus dritter auftritt chor tritt auf er besteht aus zwei halbchören welche zu gleicher zeit von zwei entgegengesetzten seiten der eine aus der tiefe der andere aus dem vordergrund eintreten rund um die bühne gehen und sich alsdann auf derselben seite wo jeder eingetreten in eine reihe stellen den einen halbchor bilden die Eltern, den andern die jüngern Ritter. Beide sind durch Farbe und Abzeichen verschieden. Wenn beide Chöre einander gegenüberstehen, schweigt der Marsch und die beiden Chorführer reden. Erster Chor. Dich begrüß ich in Ehrfurcht, prangende Halle, dich, meine Herrscher, fürstliche Wiege. Säulen getragenes herrliches Dach. Tief in der Scheide ruhe das Schwert, vor den Toren gefesselt liege des Streits schlangenhaarigtes Scheusal. Denn des gastlichen Hauses unverletzliche Schwelle hütet der Eid, der Erinyen Sohn, der furchtbarste, unter den Göttern der Hölle. Zweiter Chor. Zürnend ergrimmt mir das Herz im Busen, zu dem Kampf ist die Faust geballt. Denn ich sehe das Haupt der Medusen, meines Feindes verhaßte Gestalt. Kaum gebiet ich dem kochenden Blute, gönn ich ihm die Ehre des Worts, oder gehorch ich dem zürnenden Mute? Aber mich schreckt die Eumenide, die Beschirmerin dieses Orts und der waltende Gottesfriede. Erster Chor. Weisere Fassung ziemet dem Alter, ich, der Vernünftige, grüße zuerst. Zu dem zweiten Chor. Sei mir willkommen, der du mit mir gleiche Gefühle brüderlich teilend dieses Palastes schützende Götter fürchtend verehrst. Weil sich die Fürsten gütlich besprechen, wollen auch wir jetzt Worte des Friedens harmlos wechseln mit ruhigem Blut. denn auch das wort ist das heilende gut. Aber treff ich dich draußen im freien, da mag der blutige kampf sich erneuen, da erprobe das eisen den mut. Der ganze chor. Aber treff ich dich draußen im freien, da mag der blutige kampf sich erneuen, da erprobe das eisen den mut. Erster chor. Dich nicht hass ich, nicht du bist mein feind. Eine stadt ja hat uns geboren, jene sind ein fremdes geschlecht. Aber wenn sich die fürsten befehden, müssen die diener sich morden und töten. Das ist die ordnung, so will es das recht. Zweiter chor. Mögen sie's wissen, warum sie sich blutig hassend bekämpfen. Mich ficht es nicht an, aber wir fechten ihre schlachten. Der ist kein tapfrer, kein ehrenmann, der den gebieter lässt verachten. Der ganze chor. Aber wir fechten ihre schlachten, der ist kein tapfrer, kein ehrenmann, der den gebieter lässt verachten. Einer aus dem chor. Hört, was ich bei mir selbst erwogen, als ich müßig dahergezogen durch des korns hochwallende gassen, meinen gedanken überlassen. Wir haben uns in des kampfes wut nicht besonnen und nicht beraten, denn uns betörte das brausende blut. Sind sie nicht unser, diese saaten, diese ulmen mit reben umsponnen, sind sie nicht kinder unsrer sonnen? Könnten wir nicht in frohem genuß harmlos vergnügliche tage spinnen, lustig das leichte Leben gewinnen? Warum ziehn wir mit rasendem Beginnen unser Schwert für das fremde Geschlecht? Es hat an diesen Boden kein Recht. Auf dem Meerschiff ist es gekommen von der Sonne rötlichtem Untergang. Gastlich haben wir's aufgenommen, unsere Väter. Die Zeit ist lang, und jetzt sehen wir uns als Knechte untertan diesem fremden Geschlechte. Ein zweiter. Wohl, wir bewohnen ein glückliches Land, das die Himmel umwandelnde Sonne ansieht mit immer freundlicher Helle, und wir könnten es fröhlich genießen. Aber es lässt sich nicht sperren und schließen, und des Meers rings umgebende Welle, sie verrät uns dem kühnen Korsaren, der die Küste verwegen durchkreuzt. Einen Segen haben wir zu bewahren, der das Schwert nur des Fremdlings reizt. Sklaven sind wir in den eigenen Sitzen, das Land kann seine Kinder nicht schützen, nicht, wo die goldene Ceres lacht und der friedliche Pan der Flurenbehüter, wo das Eisen wächst in der Berge Schacht, da entspringen der Erde Gebieter. Erster Chor. Ungleich verteilt sind des Lebens Güter unter der Menschen flüchtgem Geschlecht. Aber die Natur, sie ist ewig gerecht. Uns verlieh sie das Mark und die Fülle, die sich immer erneuend erschafft. Jenen ward der gewaltige Wille und die unzerbrechliche Kraft. Mit der furchtbaren Stärke gerüstet, führen sie aus, was dem Herzen gelüstet, füllen die Erde mit mächtigem Schall. Aber hinter den großen Höhen folgt auch der Tiefe der donnernde Fall. darum lob ich mir niedrig zu stehen, mich verbergend in meiner schwäche. Jene gewaltigen wetterbäche aus des hagels unendlichen schlossen, aus den wolkenbrüchen zusammengeflossen, kommen finster gerauscht und geschossen, reißen die brücken und reißen die dämme, donnernd mit fort im wogengeschwemme. Nichts ist, das die gewaltigen hemme, doch nur der augenblick hat sie geboren. Ihres laufes furchtbare spur geht verrinnend im sande verloren, die zerstörung verkündigt sie nur. Die fremden Eroberer kommen und gehen, wir gehorchen, aber wir bleiben stehen. Die hintere Türe öffnet sich, Donna Isabella erscheint zwischen ihren Söhnen, Don Manuel und Don Cesar. Beide Chöre. Preis ihr und Ehre, die uns dort aufgeht, eine glänzende Sonne, kniend verehr ich dein herrliches Haupt. Erster Chor. Schön ist des Mondes mildere Klarheit unter der Sterne blitzendem Glanz, schön ist der Mutter liebliche Hoheit zwischen der Söhne feuriger Kraft. Nicht auf der Erden ist ihr Bild und ihr Gleichnis zu sehn. Hoch auf des Lebens Gipfel gestellt, schließt sie blühend den Kreis des Schönen. Mit der Mutter und ihren Söhnen krönt sich die herrlich vollendete Welt. Selber die Kirche, die göttliche, stellt nicht Schöneres dar auf dem himmlischen Thron. Höheres bildet selber die Kunst nicht, die göttlich geborne, als die Mutter mit ihrem Sohn. Zweiter Chor. Freudig sieht sie aus ihrem Schoße einen blühenden Baum sich erheben, der sich ewig sprossend erneut. Denn sie hat ein Geschlecht geboren, welches wandeln wird mit der Sonne und den Namen geben der rollenden Zeit. Völker verrauschen, Namen verklingen, finstre Vergessenheit breitet die dunkelnachtenden Schwingen über ganzen Geschlechtern aus. Aber der Fürsten einsame Häupter glänzen erhellt, und Aurora berührt sie mit den ewigen Strahlen als die ragenden Gipfel der Welt. Ende von erster Aufzug, dritter Auftritt.